Zeichkraft. Hab ich was im Gesicht? Oder hat mich ein verdammt übler Gestank? Nein, weder noch, schon klar. Ich weiß, warum ihr mich hasst. Eine andere Meinung reicht schon aus, dass eure Toleranz verblasst. Ich bin ein nationaler Sozialist, der Mann von einem anderen Stern. Ihr mögt mich deshalb nicht, doch ich hab mich nun mal furchtbar gern. Denn ich hab die Wahrheit erkannt und liebe nun mal mein Land. Nun mal furchtbar gern, denn ich